nicht zum Garten gegarten, der lieb. Das Turteltäubchen wehklagt und sein Gejammer mir sagt, hier geht der Tag nun fort. Und der Wolf lauert dir, mein junges Mädchen, hier an diesem Ort. Wenn ich zum Garten geh, Garten der Lieb. Wenn ich zum Garten geh, Garten der Lieb. Die Blumen wenden sich zu mir, sei unbesorgt, sie sagen mir, hier geht der Tag nun fort. Jener, den du liebst, so wird kommen ebenso an diesen Ort. Wenn ich zum Garten geh, Garten der Lieb. Wenn ich zum Garten geh, Garten der Lieb. Ich glaub, ich hörte es nicht, würd fliehen und wagte es nicht. Hier geht der Tag nun fort. Fürcht mich und zögerte, mein Schatz, mal zur Eile an diesem Ort. Wenn ich zum Garten geh, Garten der Lieb.